Um die Uhrzeit bei der Dunkelheit sehen wir zwar nichts vom Turm, aber musikalisch lohnt sich der Blick vom Turm von Uwe Strübing trotzdem. Das Prometheus-Trio spielt. Thank you. Das Prometheus-Trio mit dem Blick vom Turm von Uwe Strübing im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Hier steht Kammermusik drauf und es ist auch Kammermusik drin. Stefan Hippe hat seine Kammermusik Nummer 2 für Kammerensemble geschrieben und das ist das Ars Nova Ensemble Nürnberg. Thank you. Thank you. Thank you. Bayern 2 mit dem Concerto Bavarese und das Ars Nova Ensemble Nürnberg mit der Kammermusik 2 von Stefan Hippe. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Diesen Gedanken hat Albert Camus geprägt und ihm ist unser nächstes Stück gewidmet. In Memoriam Albert Camus, Sisyphos, symphonisches Fragment für Orchester von Horst Lohse. Die Bamberger Symphoniker unter der Leitung von Horst Stein. Thank you. Mit ganz leisen Snare-Drums hört's auf, dieses symphonische Fragment für Orchester von Horst Lohse in Memoriam Albert Camus, Sisyphos. Die Bamberger Symphoniker haben unter der Leitung von Horst Stein gespielt. Mit mehr Drums geht's weiter, Moments Musicaux von Waltram Hollfelder mit Bernd Kremlings Drumming Hands. Thank you. Bernd Kremlings Drumming Hands, so hieß das Ensemble, das hier Moments Musicaux für Perkussionsensemble von Waltram Hollfelder gespielt hat. Sie hören das Concerto Bavarese und das präsentiert Ihnen Bayern 2. Thank you. Ludger Hofmann-Engel hat hier seine erste eigene Klaviersonate gespielt im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und auch bei unserem nächsten Stück ist der Komponist selbst mit am Start, Klaus Haßhagen. Mit einem Konzert für Vibraphon, Elektronik und Orchester Perchon heißt es. Andrea Schneider spielt das Vibraphon, Klaus Haßhagen den Synthesizer und die Nordwestdeutsche Philharmonie unter der Leitung von Klaus Bernbacher. Thank you. Thank you. Perchon von Klaus Haashagen, Andrea Schneider, Vibraphon, Klaus Haashagen selbst den Synthesizer und die Nordwestdeutsche Philharmonie hat unter Klaus Bernbacher gespielt. Mitten in der Nacht kommen einem manchmal die besten Ideen. Helmut Bieler hat dieser Erscheinung ein Stück gewidmet, Helle Nachtgedanken, für Bläserquintett, das Roseau-Quintett. Thank you. Das Rousseau-Quintett mit hellen Nachtgedanken von Helmut Bieler.